Erster du, Mensch, nimm ein scharfes Schwert. Du sollst es wie ein Rasiermesser benutzen. Schneide damit dein Haar und deinen Bart. Dann nimm eine Waage und teile die Haare. Zweiter ein Drittel sollst du in der Stadt verbrennen, wenn die Belagerung endet. Das zweite Drittel sollst du nehmen und mit dem Schwert schlagen. Das dritte Drittel sollst du in den Wind streuen. Ich werde mit dem Schwert hinter ihnen her sein. Dritter, dann sollst du ein paar Haare nehmen. Binde sie in deinen Mantel. Vierter, nimm noch ein paar davon und wirf sie ins Feuer. Verbrenne sie im Feuer. Dieses Feuer wird sich über ganz Israel ausbreiten. Dann sprich zu allen Menschen in Israel, fünfter Gott der Herr sagt, das ist Jerusalem. Ich habe sie mitten unter die Völker gesetzt. Viele Länder sind um sie herum. Sechster aber Jerusalem hat meine Regeln nicht befolgt, mehr als die anderen Völker. Sie hat meine Gebote nicht befolgt, mehr als die Länder um sie herum. Sie haben meine Regeln nicht geachtet. Sie haben meine Gebote nicht befolgt. Siebter darum sagt Gott der Herr, ihr habt euch mehr gegen mich gestellt als die Völker um euch herum. Ihr habt meine Gebote und Regeln nicht befolgt. Ihr habt nicht einmal die Regeln der Völker um euch herum befolgt. Achter darum sagt Gott der Herr, ich werde dich bestrafen. Das werden die anderen Völker sehen. Neunter wegen all deiner schlimmen Taten werde ich etwas tun. So etwas habe ich noch nie getan und werde es nie wieder tun. Zehnter darum werden Väter ihre Kinder essen. Kinder werden ihre Väter essen. Ich werde dich bestrafen. Die übrig gebliebenen werde ich in alle Richtungen zerstreuen. Elfter Gott der Herr sagt, so wahr ich lebe, ihr habt meinen heiligen Ort mit euren schlimmen Taten schmutzig gemacht. Darum werde ich euch schlagen. Ich werde kein Mitleid haben. Ich werde euch nicht verschonen. Zwölfter ein Drittel von dir wird durch Krankheit und Hunger sterben. Das zweite Drittel wird durch das Schwert sterben, rings um dich herum. Das letzte Drittel werde ich in alle Richtungen zerstreuen. Ich werde mit dem Schwert hinter ihnen her sein. Dreizehnter mein Zorn wird dann zu Ende sein. Meine Wut wird sich legen. Sie werden wissen, dass ich, der Herr, es gesagt habe. Ich habe meine Wut an ihnen ausgelassen. Vierzehnter ich werde dich zu einer Wüste machen. Man wird über dich lachen. Die Völker um dich herum werden dich verspotten. Jeder, der vorbeigeht, wird es sehen. Fünfzehnter Mann wird über dich lachen und dich beschimpfen. Du wirst eine Warnung und ein Schrecken sein für die Völker um dich herum. Ich werde dich in meinem Zorn und meiner Wut bestrafen. Ich, der Herr, habe es gesagt. Sechzehnter Ich werde schlimmen Hunger schicken, der euch vernichtet. Ich werde immer wieder Hunger über euch bringen. Dann werdet ihr kein Brot mehr haben. 17. Ich werde Hunger und wilde Tiere schicken. Sie werden eure Kinder töten. Krankheit und Blutvergießen werden in deiner Stadt sein. Ich werde das Schwert über dich bringen. Ich, der Herr, habe es gesagt.